repräsentiert in diesem Augenblick für das Ausland die Nation. Und an euch möchte ich 10 Fragen richten, die ihr mit dem deutschen Volk von der ganzen Welt, insbesondere aber von unseren Feinden, die uns auch in dieser Stunde an ihrem Rundfunk zuhören, beantworten müsst. Wollt ihr das? Die Engländer behaupten, das deutsche Volk habe den Glauben an den Sieg verloren. Und mit uns an den endgültigen, totalen Sieg der deutschen Waffen. Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Ich frage euch,